der Hahn und auch die Katze, der Esel und der Hund, die heben Huf und Tatze, sind lieber braun statt bunt. Der Hahn und auch die Katze, der Esel und der Hund, die heben Huf und Tatze, sind lieber braun statt bunt. Ole, ole, ole, ole, ole, der Völligkeit des Kampfes, der wird noch festgelegt. Wen hört man so gern von nah und von fern? Musikanten, Musikanten. Wer ist bekannt von Bordung bis nach Bern? Das sind die Musikanten. Wo ist das schön? Drum auf ein Wiedersehen. In der Stadt, auf dem Land sind wir bekannt als die Stadtmusikanten. Ole, ole, ole, ole, ole. Wer geisteskrank ist, wird doch CDU und FDP. Hält sie auf, hält sie auf, hält sie alle einen Meter höher. Hält sie auf, hält sie auf, hält die Kinderficker auf. Hält sie auf. Hält sie auf, hält sie alle einen Meter höher. Hält sie auf, hält sie auf, hält die Kinderficker auf. Wir fordern ganz salopp, sofort Ausländerstopp. Schluss mit dem Asylschatten und sie nenne ich ab. Alle Kriminellen sofort in Abschiebehaft. Inhaft, gleich in Abschiebehaft. Schluss mit dem Asylschatten und sie nenne ich ab. Alle Kriminellen sofort in Abschiebehaft. Ole, ole, ole, ole, ole. Der bekloppt ist mit den Grünen, die linke SED. Fliegt denn die alte V-Waffe noch, V-Waffe noch, V-Waffe noch? Fliegt denn die alte V-Waffe noch, V-Waffe noch? Ja, sie fliegt noch, sie fliegt noch, sie fliegt noch. Ja, sie fliegt noch, sie fliegt noch. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Wolf und Hund, von der Elbe bis zur Isar. Immer wieder, Volksbetrug. Immer wieder, immer wieder, immer wieder Wolfsbetrug. Von Elbe bis zur Isar hab ihr noch nicht genug. Thank you. sind alle meine Kleider. Braun, braun, braun ist alles, was ich hab. Darum lieb ich alles, was so braun ist, weil ich Fahrer beim United Parcel Service bin. Braun, braun, braun sind alle unsere Kleider. Braun, braun, braun ist alles, was wir haben. Darum lieben wir alles, was so braun ist, weil wir für den United Parcel Service fahren.